Als sich etwa die Lepra in Europa ausbreitete, wurden für die Kranken Leprosorien errichtet, also Einrichtungen, in die man sie abschob, damit sie den Rest der Bevölkerung nicht ansteckten. Man richtete sie nicht hin, sondern versorgte sie weiter und ließ die Krankheit den Rest tun. Die Leprosorien, Gefängnisse für Leprakranke, erfüllten für die Bevölkerung das Bedürfnis nach Abgrenzung vom Gottverlassenen. Die dort untergebrachten Menschen galten sogar offiziell als tot. Ihr Erbe teilte man auf, wenn sie einzogen. Gleichzeitig waren die Leprosorien in gewisser Weise Orte der Gnade. Denn die Kranken wurden versorgt, man gab ihnen zu essen und zu trinken. Es soll sogar Arme gegeben haben, die die Lepra in Kauf nahmen, um im Leprosorium zu wohnen.